Unser Herr so gut. Notre Dieu est bon. Is the only one that can keep us. Er ist der Einzige, der uns bewahren kann. C'est le seul qui peut nous protéger. Amen. Amen. Because you know, to start is different from to continue. Anzufangen mit Jesus Christus ist nochmal was anderes als weiterzumachen mit Jesus Christus. De commencer avec Jésus Christ, c'est quelque chose d'autre que de continuer avec Jésus. Amen. Amen. To start and to continue are two different things. Anzufangen und weiterzumachen mit Jesus Christus sind zwei verschiedene Paar Schuhe. De commencer et de continuer avec Jésus Christ, ce sont deux choses différentes. And to end is another thing. Und es zu Ende zu bringen mit ihm ist auch wieder was anderes. Et de finir avec Jésus Christ aussi quelque chose d'autre. Praise the Lord. Halleluja. You are welcome in Jesus' name. Amen. Please, today we have a meeting. Genau, ja, wir haben heute Abend das Meeting. And please. We talk about also, I want to talk about Daddy also in the meeting, please. Please, you write it down, note it down. Nimi hat schon alles aufgeschrieben. Okay, good. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Today we go into Christ's, the ministry and the Holy Spirit. Heute geht es mit dem Thema weiter, Christus, die Gemeinde und der Heilige Geist. Aujourd'hui on va continuer avec notre sujet, Jésus-Christ, l'Église et le Saint-Esprit. Christ, the ministry is you and me. Die Gemeinde bist du und ich und der Heilige Geist. L'Église, c'est toi et moi et le Saint-Esprit. The ministry is not just the building. Die Gemeinde ist nicht nur das Gebäude. L'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment. The building is for us and not you for the building. Das Gebäude ist für uns und du bist aber nicht du bist für das Gebäude. Le bâtiment est pour nous, mais toi tu n'es pas pour le bâtiment. If Jesus comes right now, you will follow and the building will still be here. Wenn Jesus jetzt kommt, gehst du mit ihm, aber das Gebäude bleibt hier. Si Jésus revient aujourd'hui, tu vas aller avec Jésus, mais le bâtiment Amen. Va rester. But he want us to enjoy him. Aber er will, dass wir ihn genießen. Mais il veut que on puisse profiter de lui ici. Amen. Christ, the ministry, and the Holy Spirit. These three are one. Christus, die Gemeinde und der Heilige Geist, diese drei sind eins. Jésus-Christ, l'Église et le Saint-Esprit, ils sont un. And no one can separate them. Und niemand kann sie trennen. Et personne peut les séparer. You cannot separate them, I cannot separate them. Du kannst sie nicht trennen, ich kann das auch nicht trennen. Toi, tu peux pas les séparer et moi non plus, je peux pas les séparer. You know, Acts 4 and 5. Help us to know that. Go to the book of Acts. In Apostelgeschichte 4 und 5. Acts 4 and 5. Bitte sag mal deutlich. Dans le livre Acte. The book of Acts. Acte des Apôtres. Acts 4. 4. We will not read the whole of 4. Chapitre 4. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 4 from verse 26. Let's read 26. Verset 26. Oh, sorry, 24 will be better. 24. Let us start from the prayer. On va commencer à partir de 24. From verse 24. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth, and the sea, and all that in them is, who by the mouth of your servant David has said, why did the heathen rage, and the people imagine vain things? The kings of this earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ. That's against God's children, against us today. People can gather against you today. Die Gesalbten sind die Kinder Gottes. Leute können sich gegen uns Kinder Gottes versammeln. Il y a des gens qui peuvent se rassembler pour être contre les enfants de Dieu. Don't be afraid of anybody's gathering. hab keine Angst vor der Versammlung von irgendjemanden. N'aie pas peur d'une ressemblant qui est contre les enfants de Dieu, bien contre Christ. Amen. Amen. Don't be afraid of their gathering. Sei, hab keine Furcht vor ihrer Versammlung. N'aie pas peur d'une ressemblant qui est contre Jésus-Christ. Their gathering is nonsense. Ihre Versammlung ist nichtig. Leur rassemblement est rien et inutile. But you know why? Because you can count them. How many are they? Weil du kannst sie zählen, wie viele Leute das sind, die sich versammeln. Parce que tu es capable à compter les personnes qui sont dans cette rassemblement. But they cannot count those that are gathered with you. Amen. Aber sie können nicht die Leute zählen, die mit dir zusammen sind, bei dir sind, hinter dir stehen. Mais eux, ils sont pas capables à compter les personnes qui sont rassemblées pour toi, les anges. And that's why, you know, Elijah, he said, those that be with us are more than those that be with them. Deswegen hat Elijah ganz you can count them, yes. But that of Christ, no one can, they are countable. Die bei uns sind, sind viel zähliger als die vor uns stehen, weil die für Christus sind, also diese ganzen Engelssoldaten, sind unzählbar. Et c'est pour cela que le prophète Élie a dit, ceux qui sont avec nous, ils sont plus que ceux qui sont en extérieur. Amen. Amen. You know, there's a place, it said they gather, but not in my name. Es gibt auch eine Stelle wo es, in der Bibel, wo es darum geht, dass Leute sich versammeln, aber nicht im Namen von Jesus Christus. Amen. Dans les Bibles aussi, il est écrit qu'il y a des gens qui se rassemblent, mais pas dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. You know their gathering is even evidence against them. Und ihr Zusammenkommen ist sogar ein Zeugnis gegen sie, weil sie nicht zu Christus kommen, weil sie sich nicht demütigen. They know that you belong to Christ. Sie wissen, dass du zu Christus kommst und versammeln sich dennoch gegen dich. Et leur rassemblement c'est un témoignage qui ils sont contre Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, parce qu'ils sachent que tu appartiens de Jésus, mais ils se rassemblent pour être contre toi. He said, the kings of this earth stood up, verse 26, and the rulers were gathered together. Verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. They still gather today. Und auch heute machen sie das. Sie versammeln sich. Même jusqu'aujourd'hui, ils font la même chose. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 27. Verse 8. For of a truth against your holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, we are gathered together. They still gather today. Sie versammeln sich auch heute noch gegen Kinder against Gottes. Against God's children, because for Christ's sake. Jusqu'aujourd'hui, ils se forment ou bien se rassemblent contre les enfants de Dieu. For to do whatsoever thy hand and your counsel determine before to be done. And now, Lord, behold their threatenings. They threaten. Sie drohen. Ils menacent. And grant unto your servants that with all boldness they may speak your word. Though they gather, that we can still speak him. Obwohl sie sich versammeln, sollen wir dennoch freimütig ihn sprechen. Amen. Malgré qu'ils se rassemblent, on doit être capable à parler la parole. He did not pray that they died. Und seht ihr dieses Gebet? Er hat nicht gebetet, dass seine Feinde sterben. Vous voyez cette prière, il n'a pas prié que les ennemis doivent être morts. Non, il a prié que le Seigneur lui donne la force à prêcher sa parole. Amen. Er hat gebetet, sie sollen leben, damit sie errettet werden. You know, Paul was once people's enemy. Yeah, if they prayed that he died and he died. You know, he wrote, New Testament, he wrote 2/3 of it. Paulus, als er früher noch Saulus war, war er auch ein Feind von vielen Menschen. Und hätten diese Menschen dafür gebetet, dass er stirbt und er das erfolgreich gemacht, dann wäre er nicht Paulus geworden und hätte so viel von der Bibel geschrieben. Paul, quand il était Saül, il était aussi un ennemi de Christ. Et si dans sept ans les gens allaient prier qu'il soit mort, il n'était pas être capable d'écrire aujourd'hui presque tout le Nouveau Testament. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Then in verse 30, it says, by stretching forth your hands to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. Verset 30. Attends ta main pour qu'il se produise des guérissons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the words of God with boldness. Verset 31. Holy Ghost boldness. Quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own. But they had all things common. And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For as many as were possessed of lands or houses or sold them and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostle's feet. Praise the Lord. Hallelujah. On a lu verset 32 jusqu'à 37. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. A living church is so dangerous. Eine lebendige Gemeinde ist gefährlich. Une église vivante est très dangereux. The people there are so dangerous. Die Menschen, die dort sind, sind gefährlich. Les gens qui sont dans cette église sont vraiment dangereux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you know who is fighting you, you can fight back. But if you don't know who is fighting you, who are you going to fight? Wenn du weißt, wer dich bekämpft, dann weißt du, wie du zurückzuschlagen hast. Aber wenn du nicht weißt, wer dich bekämpft, weil es geistlich ist, wie willst du zurückkämpfen? Si tu sais qui te combat, tu es capable à te battre. Mais si tu sais pas qui te combat, tu es pas capable à te battre. Parce que c'est spirituel. Parce que c'est spirituel. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1 of chapter 5. Apostelgeschichte 5. You know, in the midst of God's children. Inmitten von Kindern Gottes. You know, one always want to become a Judah. Gibt es immer jemanden, der zu Judas werden möchte? Si on lit dans Actes d'Apôtre chapitre 5 et 1, il y a toujours quelqu'un au milieu des enfants de Dieu qui est toujours un Judas. One will always want to open the door for Satan. Einer lässt immer die Tür auf für den Teufel. Il y a toujours une personne qui laisse la porte ouverte pour le Satan de rentrer. You know, a living church is not a place where you go there and joke with. Eine lebendige Gemeinde ist kein Ort, an dem du hingehst, um deine Spielereien zu machen. Une église vivante, c'est pas un endroit pour commencer à faire des jeux. You go to a religious church, do whatever you want to do. You are free. Du kannst zu einer religiösen Gemeinde gehen und tun, was du willst. Aber in einer lebendigen Gemeinde. If you read, let us read here. Amen. Tu peux aller dans une église religieuse et faire ce que tu veux, mais dans une église vivante, il faut faire vraiment attention. But a certain man named Ananias with Sapphira. Apostelgeschichte 5:1. Sold the possession from verse 1. And cut back part of the price. These people, we are not fighting people. Diese Leute haben nicht andere Leute angegriffen, gewalttätig. They're not even fighting people. Anani et Sapphira, ils sont pas mis contre des personnes, pas contre des gens physiques. They wanted to use common sense. Sie wollten einfach logisch an die Sache rangehen. Mais ils voulaient logisch an die Sache. Logique. Ils voulaient faire des choses dans un sens de logique. Amen. Verse 2. And kept back part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostle's feet. No logic. You know, it's... Verset 2. No one would say these people are wrong. At least they brought some part. Niemand würde sagen, diese Leute sind bösartig, weil sie haben doch wenigstens einen Teil abgegeben, aber haben halt auch an sich gedacht. Dans verset 2, personne n'ira dire que ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de mauvais parce qu'ils étaient capables à donner quelque chose à l'église. And that is why it's not what I accept, it's what the Lord accepts. Deswegen geht es ja auch nicht um das, was ich akzeptiere, sondern das, was der Herr akzeptiert. Mais ça ne s'agit pas ce que moi j'accepte ou bien ce que les gens acceptent, mais ce que le Seigneur accepte. You know, people come to me and give excuses, this or that, I cannot, why I was not there, why I... You know, I can accept it. I said, just accept whatever you are saying. But here, you know, they brought something to the disciples. You know, this disciple will accept it. But there's somebody that you cannot lie before him. That cannot accept that. Und genau, wenn Leute zu mir kommen und mir Entschuldigungen geben, weshalb sie diese Sachen getan haben oder das nicht getan haben, nicht da war und sonstiges, kann ich das akzeptieren und hinnehmen. Aber der Herr kennt ja dein Herz, er weiß ja das Motiv dahinter, ob du die Wahrheit sprichst oder nicht. Und er wird diese menschliche Weise nicht akzeptieren. Quand les gens viennent vers moi et me donnent des excuses ou bien des raisons pourquoi ils n'ont pas fait des choses ou bien pourquoi ils s'est comporté de cette façon, et moi je peux les accepter, comme ici dans l'histoire d'Ananias et Saphira, les apôtres, ils ont accepté ce qu'ils ont fait. Mais il y a quelqu'un qui connaît ton cœur, qui sait que si tu dis la vérité, c'est le Seigneur, et lui il n'est pas capable d'accepter ces excuses. From verse 3, it said, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart? Verset 3. To lie to the Holy Ghost. He did not say to lie to me. Und Petrus hat dann gesagt, du hast den Heiligen Geist belogen, nicht, du hast mich belogen. Et Pierre ici, il a dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit, tu n'as pas menti en nous ou bien à moi, mais au Saint-Esprit. Are you getting it? And to keep back part of the price of the land. You know, you can be here and tell me something different. You are dealing with the Holy Spirit. Du kannst hier sein und mir Lügen auftischen, aber du legst dich mit dem Heiligen Geist an, den Geist der Wahrheit. Tu peux être ici et me mentir, mais il faut savoir que ce n'est pas moi qui t'en train de mentir, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. From verse 4. He said, why it remained? Was it not your own? Niemand hat dich gezwungen. Verset 4. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Personne t'a forcé. And after it was sold, was it not in your own power? Are you getting it? Mm. What is your problem? You know, this question we are to ask some people today. What is your problem? If you are not there for others, then nobody is forcing you. Wenn du nicht da sein kannst für andere, dann niemand zwingt dich dazu, diese Sachen zu tun. Et cette question ici que Pierre a demandé à Nani, c'est une question qu'on devait aussi demander des gens ici parce que personne ne te force à faire quelque chose. You know, there are people who say that we are drunk. Is it pressure, though? Oder Leute sagen, we are under drug, weil man unter Druck gesetzt worden ist, diese Sachen zu verkaufen. Deswegen hat man das verkauft, aber das wird der Heilige Geist Et il y a certains qui peuvent dire qu'ils étaient dans la pression, dans sous pression. C'est pour cela qu'ils ils ont donné, mais c'est mieux de ne pas donner que de donner dans la sous pression. Where have thou conceived this thing in your heart? Thou hast not lied unto me, but unto God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Praise the Lord. Halleluja. Und das ist egal, ob das aus Druck oder nicht Druck passiert. Es geht um dein Herz. Et ça ne s'agit pas, si c'est dans les suppressions, mais ça s'agit de ton cœur. Look at what happened to him. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghosts. And great fear came on all them that heard them that heard these things. And the young men arose. And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him. Verse 7. And it was about the space of 3 hours after when his wife, not knowing what was done, came in. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Not join evil. Deswegen sei nicht Teil vom Bösen. Du hast immer die Entscheidung, nicht Teil davon zu sein. Don't join anybody to conceive evil and give birth to evil. Il faut faire attention de ne pas supporter des choses mauvaises. Komm nicht mit jemandem zusammen und zeuge Böses. Ne te rassemble pas avec quelqu'un pour planifier quelque chose de mauvais. You know, this also helped me to remember Adam and Eve. Das erinnert mich auch an Adam und Eva. Ça me fait penser, ou bien ça me rappelle Adam et Eve. I wish Adam did not eat the fruit, it's only Eve that ate it. Maybe things could also be different. Hätte Adam vielleicht diese Frucht von Eva verweigert, vielleicht wären die Dinge auch ein bisschen anders gewesen als heute. Si Adam n'allait pas manger de les fruits, peut-être des choses aujourd'hui seraient différentes. And this also reminds me of Lot and the wife. Das erinnert mich auch an Lot und seine Frau. Ça me rappelle aussi de Lot et sa femme. The heart, you know, Lot refused to look back. Lot hat sich geweigert, zurückzuschauen. No, this lovey, lovey. Lot a résisté de regarder en love en arrière, mais sa femme, elle a regardé en arrière. Toute cette histoire d'amour. Leute, die diese ganze Liebe, die vom Teufel ist, nicht von Christus ist, die das Böse mitmacht. Tout cet amour qui supporte le diable, qui supporte des choses mauvaises. Love wanted things. Don't know. Praise the Lord. Evil love. Bösartige Liebe. Joining, you know, gathering together to go against Christ. Sich verbünden, Böses zu tun aus Liebe. Das ist bösartig. De se rassembler pour faire des choses mauvaises, de faire des choses du Satan, ce n'est pas bien. Two wrong can never make it right. Wenn beide falsch liegen, kann es das nicht richtig machen. Si deux personnes sont dans le mauvais chemin, ils ne peuvent pas faire quelque chose de. If the other choose Satan, you choose Jesus Christ. Wenn he might persecute you, but you keep on choosing Christ. The Holy Ghost will not allow that person that is choosing Satan to be destroyed because of you. Amen. Because you choose him. Choose Christ for him. Wenn sich jemand für den Satan entscheidet, entscheide dich nicht mit für den Satan, entscheide du dich für Christus. Und weil du dich für Christus entscheidest, wird der Heilige Geist nicht zulassen, dass diese Person beim Satan bleibt. Aber du musst dich erstmal für Jesus entscheiden, damit dieser Person geholfen werden kann in Christus. Si l'autre personne se décide pour le Satan, toi, tu fais la décision pour Jésus-Christ parce que ta décision peut aider le Saint-Esprit à travailler vers l'autre personne et de l'amener en Jésus. Praise the Lord. Amen. You know, if you look at husband and wife today, zum Beispiel Ehemann und Ehefrau, si vous regardez une épouse, you know, in that marriage, they say for better, for worse. Leute sagen, wie in guten und schlechten Zeiten lebt zusammen. Les gens disent dans les temps mauvais et dans les meilleurs et dans les pires on va vivre ensemble. They will not say for good we are together, for bad it's over. Sie sagen nicht im Guten sind wir zusammen und im Bösen sind wir auseinander getrennt. Ils disent jamais dans le meilleur. Ils disent toujours dans le meilleur on reste ensemble, mais dans le pire on se sépare. On n'a jamais dit ça. For better, for worse, is the right thing. Wie in guten und schlechten Zeiten ist das Richtige. Dans le meilleur et dans le pire, c'est ça les bonnes choses. If we allow Christ to be there. Wenn wir zulassen, dass Christus da ist. Mais si on laisse Jésus-Christ d'être dans au contrôle. Amen. If one is wrong, if one is fornicating, if one is doing something, you know, we have a lot of things that they are doing. They are doing this. They are beating the dog. They are beating the cat. They are fighting the house girl. They are beating everybody. You know, but you know, when you that is the light, supposed to drive out darkness. I don't know if wenn einer der Eheleute gewalttätig ist oder fremd geht oder so viele andere Sachen tut, in Süchten gefangen ist und andere Sachen macht, die vom Teufel sind, hast du aber immer noch die Wahl, nicht da drin zu sein und das Licht in Christus zu sein, dieser Person zu helfen. Und das Licht überwindet die Finsternis. Et même si l'autre personne il est en train de faire des choses mauvaises, il est en train d'utiliser les armes du Satan, toi tu dois rester en Jésus-Christ parce que c'est toi qui es lumière et lumière chasse l'obscurité. Praise the Lord. Hallelujah. It's supposed to be forever. Es sollte für immer even sein. When you live here, when you live here in the natural world, you are there with Jesus Christ together. Und selbst wenn ihr weg seid von der Erde, supposed to be forever. In Gemeinschaft mit Jesus dann. Es sollte eigentlich für immer sein, diese Ehe. Et ça devait être pour toujours, même si aujourd'hui, si tu quittes le terre et tu es avec Jésus, ça doit continuer aussi là-bas. But the light, whoever says the light, it leave darkness, it depart. And leave darkness to remain in darkness. Are you getting it? Well, the problem is, even that light is not the true light. If you are really the true light, you will not depart. Und wenn du das Licht bist, kannst du dich nicht von der Finsternis absondern, sondern du musst das Licht sein. Wenn du das wahrhaftige Licht bist, wirst du dich nicht von der Finsternis, wirst nicht vor der Finsternis fliehen, sondern du wirst die Finsternis überwinden. Et si vraiment tu es lumière, tu vas pas t'abandonner des tu vas pas t'écarter de les ténèbres, de les ténèbres, mais tu vas surmonter les ténèbres, surpasser les ténèbres. Praise the Lord. Amen. Amen. You know the Yorubas, they always say, there's a word they always say. They always say to cut the head is not the medicine for headache. Mm. You know what it means. Mm. You say you are saying you have headache. To solve it is not by cutting the head. Mm. Zum Beispiel, es gibt ein Sprichwort in Yoruba, wo gesagt wird, dass wenn du Kopfschmerzen hast, sollst du nicht den Kopf abhacken, damit du keine Schmerzen mehr hast. Weil dann bist du tot, das bringt ja nichts. Sondern es gibt einen anderen Weg, diese Kopfschmerzen zu überwinden. Il y a un proverbe dans de Nigeria qui dit que si tu as mal à la tête, la solution ce n'est pas de couper la tête, parce que si tu coupes la tête, c'est là ne pas dire que tu vas plus avoir mal à la tête. Praise the Lord. Hallelujah. I've spoken to many couples. Ich habe schon zu vielen Ehepaaren gesprochen. J'ai déjà parlé avec beaucoup de gens qui sont dans un mariage. To come to Christ. Zu Christus zu kommen. De venir chez Jésus. They will always say they are of Christ. Sie sagen immer, wir sind von Christus. Mais ils disaient toujours qu'on est de Jésus-Christ. And I leave them. Und dann lasse ich sie. Alors je l'ai laissé. There was one the other day that, you know, the husband and the wife, the husband left her with three children, three boys. You know... Es gab ein Ehepaar, zu dem ich gesprochen habe. I have been speaking and speaking. Und dieser Mann hat seine Frau verlassen. Und diese Frau hatte drei Söhne von ihm. Und er hat sie verlassen. Und ich habe immer wieder vorher schon zu dieser Frau geprägt, lasst zu, dass eure Ehe Christus ist. À l'époque, j'avais parlé avec un couple marié. Et dans cette couple marié, l'épouse, il a quitté la femme. Et ils avaient trois enfants. Et j'ai toujours essayé de prêcher à la femme qui devait laisser Jésus-Christ être la source et la fondation de leur mariage. Et mais elle voulait pas m'écouter. What you love, what you value, give it to Christ to keep for you. Das was du liebst, was du schätzt, gib es Christus, damit er darauf aufpasst. Reiß es nicht wieder an dich zurück. Tout ce que tu estimes, tout ce que tu aimes, il faut donner ça à Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la personne qui va prendre qui en contrôle ces choses. I preach and preach and preach until after some time I heard that. Bis ich dann irgendwann gehört habe, dass sie sich getrennt haben. Help us to pray. Help us to pray. J'ai prêché. It's a relationship. It's blessing and not miracle. That's the kingdom. Et malheureusement, j'ai su qu'ils étaient divorcés Et après, ils ont commencé à me demander de prier, mais c'était déjà trop tard parce qu'avant, je le disais tout le temps de venir chez Jésus-Christ, mais ils ne voulaient pas. Und als sie sich dann getrennt haben, ist sie dann auf mich zugekommen, hat gesagt, hilf uns zu beten. Aber zu beten, das ist Beziehung, die musst du haben mit Jesus Christus. Das geht um, der Herr will, dass wir im Segen leben und nicht von Wunder zu Wunder, weil wir immer wieder von ihm weg sind und dann wieder zurückkommen. Wieder weg sind und dann wieder zurückkommen. Et la prière, c'est pas la solution, c'est une relation avec Jésus-Christ. Parce que si tu viens à travers Jésus et tu le quittes, tu viens, tu le quittes, ça c'est pas une relation. Et le Seigneur veut pas qu'on vit des miracles, il veut qu'on vit dans la bénédiction. Before this time, the Spirit of Christ cannot live in man. Vorher konnte der Geist von Christus to have relationship with Christ. In niemandem leben. Niemand konnte eine wirkliche Beziehung mit Christus führen. Avant que Jésus Christ était sur terre, il y avait personne qui avait l'esprit en lui pendant tout le temps parce que l'esprit il venait et il quittait. This period we are now is the period of the Holy Spirit. Amen. Die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist die Zeit des Heiligen Geistes. Mais dans cette période qu'on est, c'est le temps du Saint-Esprit. And this period is this period of a blessing and not a miracle. Und in dieser Zeit geht es um den Segen des Herrn, nicht um die Wunder des Herrn. Et dans cet temps qu'on vit maintenant, ça s'agit du bénédiction du Seigneur et pas du miracle. It's like, you know, if you have a baby, your relationship with that baby, before that baby, if that baby need a shoe, it need a jacket, that baby will not ask before you even give that baby. It's a relationship. You are living together. You are growing. That child is growing in your presence. And you already, before that child even say anything, you already know what that child wants. Yeah. So that is a relationship. And not that child is outside. And when it's in problem, it's running to you. And when that problem itself is going outside. Mm-hmm. And when it's in the problem, that's not a relationship. Und es geht um Beziehung, genauso wie ein Kind Beziehung mit seinen Eltern hat. Weil es Beziehung mit seinen Eltern hat, muss es nicht an der Tür der Eltern klopfen, um nach Schuhe zu fragen, um nach Essen zu fragen oder um nach Obdach zu fragen. Das sind alles Selbstverständlichkeiten, weil es Beziehung hat mit seinen Eltern. Aber natürlich, wenn keine Beziehung da ist, muss man einen Brief schreiben, muss man vielleicht eine E-Mail schreiben, um Schuhe zu bekommen oder Essen zu bekommen, weil man sich nicht kennt und förmlich miteinander reden muss und förmlich bitten muss und Angst haben muss, dass das nicht passiert. Aber in Beziehung ist das selbstverständlich. C'est comme dans une relation entre mère et enfant. L'enfant ne va pas commencer à demander à chaque fois, maman, tu peux m'acheter des chaussures ou bien tu peux m'acheter à manger. Non, parce que dans une relation, parce que vous connaissez, c'est normal que la mère va acheter ou bien qu'il va s'occuper de l'enfant. Et c'est la même chose avec le Seigneur, c'est une relation. C'est pas que tu pars et tu reviens. Seulement s'il y a des problèmes, tu reviens à Dieu. Et si les problèmes sont finis, tu retournes dans ta vie privée. Et ça, c'est pas une relation. It is the root before the fruit. Es geht um die Wurzel und danach kommt die Frucht. Ça s'agit du racine et après la racine c'est le fruit. Praise the Lord. Hallelujah. It's what Christ has joined together that no man can put asunder. Nothing can put asunder. And not what beauty, what he have money, what you know all these things. You know there are a lot of things. He can smile very well. He can do this. He can do that. You know, he's so good. He can dance. He can dance. He's so good in bed. You know, there are a lot of things that the people see that make them. He's so handsome. that handsome that will separate you. Yeah. Because you are not the only one seeing him handsome. Others are seeing him handsome too. Mm. They will take, allow it to be Christ. They don't have Christ. If Christ is the marriage, no Satan can put us under. Wenn Christus die Ehe ist, kann das kein Satan trennen. Aber wenn dich andere Dinge zusammengefügt haben, die Schönheit, das Aussehen, Schönheit, Aussehen ist das gleiche, Bildung, keine Ahnung, Talent oder selbst, dass Leute sagen, ja, diese Person schläft mit mir immer oder macht das vernünftig, macht das richtig oder andere Fakten, Tatsachen. andere Tatsachen. Die werden euch auseinanderbringen, weil die fleischlich sind, weil die teuflisch sind. Oder weil er so freundlich ist, so gutherzig ist. Das sind alles welche Sachen, die euch nicht zusammenhalten können und wo der Teufel angreifen kann. Und besonders bei dem Thema Aussehen. Du findest ihn toll und findest sein Aussehen toll, aber andere finden das auch. Und das kann dann sogar eure Ehe dann am Ende sogar zerstören. Il faut laisser. Nous, Christus, donc, lasse euch zusammenbleiben. Il faut laisser que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur qui réunit votre mariage, parce que toutes les autres choses comme la beauté, l'intelligence, ou bien qui sait danser, ou bien notre rapport sexuel, eh bien, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne vont jamais tenir un mariage, parce que, par exemple, la beauté, toi, tu trouves la personne, il est joli ou bien elle est belle, mais il y a aussi des autres gens qui trouvent peut-être la même chose. Et si c'est ça, ceux qui vous réunit, c'est seulement une question du temps que ça va vous séparer. Please put something here. Go to Matthew 7. Matthew 7. So that you have Matthew to see 7. What we are talking about here. Matthew 7. From verse 24. Matthew 7. From verse 24 to... Matthew 7, 24. To 27. 24 jusqu'à 27. He said, therefore, whosoever heareth this saying, if you allow that marriage, that, you know, that relationship to be based on Christ, wenn du zulässt, dass diese Beziehung auf Christus basiert, dann ist diese Beziehung ein Felsen. Es ist ein Felsen. Et si tu laisses que cet mariage ou bien cette union soit basée sur Jésus-Christ, c'est comme un rocher. Mm-hmm. He said, therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth it, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended and the flood came. Problem is going to come. Denn Probleme werden kommen. In marriage, il y aura des problèmes dans le mariage. In Ehen, in Beziehungen. Dans les relations. A lot of things are going to come. Viele Sachen werden kommen. Il y a beaucoup de choses But qui vont venir. But if it is pure, the rock, the backbone is Christ. Aber wenn das Rückgrat, wenn der Fels, das Fundament Christus ist, kann es niemand zerstören. Mais si Jésus-Christ est le rocher, il n'y a personne qui peut le détruire. And the rain descended, and the flood came, and the wind blew, and beat upon the house, and it fell not. For it was founded upon Christ. Amen. Christ is the rock. Amen. Jésus-Christ est le roc. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Mm-hmm. You cannot use anything to hold any man down. Du kannst nichts benutzen, um einen Mann an dich zu ketten. Tu peux rien faire pour tenir quelqu'un. You know why? Because relationship is not one day, it's forever. Weil eine Beziehung führst du nicht an it's einen a matter Tag. Of time, there's going to be problems. Es ist eine Frage der Zeit und es wird Probleme geben. Parce qu'une relation, une relation, c'est pas pour un jour, c'est pour toujours. Alors, s'il y a toujours des problèmes qui vont venir. There's going to be rain, there's going to be flood. Es wird Regen geben, es wird Fluten geben. Oui. C'est nécessaire que Jésus-Christ soit la base. Praise the Lord. Alléluia. Allow it to be Christ. Lass zu, dass es Christ ist. No, that is what nothing can penetrate. Das ist undurchdringlich. Il faut laisser que ça soit, que Jésus-Christ soit vraiment la base, que Jésus-Christ soit les rochers, parce que là, tu peux être sûr que rien peut vous séparer. If it is Christ, the power of the Holy Ghost back you. Wenn es Christus ist, dann the pillar of fire. Dann wird diese Feuersäule hinter dir stehen. Si Jésus-Christ est votre rocher, le Saint-Esprit sera là pour vous. Pour vous soutenir. Oui. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people mind are so small. Leute sind so begrenzt in ihrem Verstand. Les gens sont tellement limités dans leur pensée. Whatever you want to use to hold that man down will be the reason why he will leave you. Diese eine Sache, die du nutzt, um diesen Mann an dich zu ketten, wird die Sache sein, weshalb er sogar flieht. N'importe quelle raison que tu utilises pour attacher cet homme, c'est seulement une question de temps jusqu'il va te quitter. C'est une question de temps. Anything outside Christ. Alles außerhalb von Christus. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ. Is what he's saying here. Verse 27. And the rain descended, and the flood came, and the wind blew, a bit upon the house, and it fell, 27. And great was the form of it. Verset 27, il a plu, a versé, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, et se sont déchaînés contre cette maison, et s'est effondré, et sa ruine a été complète. Praise the Lord. Hallelujah. Let's quickly back to Acts 5. Apostelgeschichte 5. Acte der Apostel 5. Apostelgeschichte 5, Vers 8. And Peter answered unto her, tell me whether you sold the land for so much. Asking the wife now. Et Pierre demande à la femme, dis-moi, et c'est bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ. Und fragt jetzt die Frau, stimmt das? Habt ihr das für so und so viel verkauft? Amen. Amen. And she said yes, for so much. You know how people, you better don't join anybody to choose Satan, please. Entscheide dich niemals mit einer Person für den Teufel. Ne te décide jamais avec une personne pour le Satan. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed together to tempt the Holy Spirit of the Lord? Behold the feet of them which have buried your husband are at the door and shall carry the earth. It might not, that you might not be, it might be not be husband and wife, but relationship. Somebody you have relationship with that you want to help. You want to help that person one way or the other, and you join them in evil. Mm. It's so, you know, here is not a place to play with. Und es geht nicht nur um Ehe, sondern auch jede andere Beziehung, wo du einfach aus Mitleid oder aus Freundschaftswillen dieser Person beim Bösen unterstützt oder beim Bösen befürwortest. Aber hier in einer lebendigen Gemeinde wird das nicht funktionieren. Et c'est pas seulement dans le mariage, mais peut-être aussi dans une relation que tu es, que de faire attention de ne pas participer dans les choses méchantes. This is a warning, please. Das ist eine Warnung. Parce que c'est une église vivante. How wish these people were warned, Ananias and Sapphira. Hätte man Ananias und Sapphira vielleicht gewarnt, vielleicht hätten sie es nicht getan. Et peut-être c'était nécessaire qu'on met en garde Ananias et Sapphira de ne pas faire ces choses-là. Maybe they were warned, but they refused to accept it. Vielleicht wurden sie gewarnt, aber sie haben es nicht akzeptiert. Just what they want. Weil sie ihr Ziel schon vor Augen hatten, weil sie ihren Plan schon durchdacht hatten. Et peut-être ils étaient avertis, mais tellement qu'ils avaient leur propre projet, leur propre mission, c'est pour cela qu'ils sont tombés. He said, then fell she down straight away at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Praise the Lord. Verset 10. Au même instant, elle tomba inanimée au pied des pierres. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et l'emportent et l'enterrent aux côtés de son mari. Two people died in the church. Zwei Leute in der Gemeinde gestorben. Deux gens étaient morts dans l'église. Look at it. You know, a living church is Christ. A religious church people will run. In einer religiösen Gemeinde werden die Leute weggelaufen. Dans une église vivante, c'est Jésus-Christ, mais dans une église religieuse, les gens étaient déjà en train de sortir, de courir. The religious church does not have the power of Satan behind it. Because there are two types of religious churches. Es gibt zwei verschiedene Arten von religiösen Gemeinden. Es gibt eine religiöse Gemeinde, die die Macht des Satans noch hinter sich hat, und es gibt religiösen Gemeinden, die einfach fleischig unterwegs sind. Ja, das Fleisch. Il a deux sortes de églises religieuses. Il a une église religieuse qui ont la puissance du Satan, et l'autre église religieuse qui sont seulement dans la chair. Amen. Amen. You know that of that the one that have the power of Satan behind it. The people will still stay. Und, nobody will go. Gemeinde, wo der, because why they are there is not just flesh and blood. It's their spiritual power that moved them to be there. Und in einer Gemeinde, wo der Satan der Kopf ist, weil der Satan dort auch, also weil diese Leute einen Pakt mit dem Satan wirklich geschlossen haben, da, wenn sowas passiert, wie dass zwei Leute da sterben, würden die Leute nicht rennen, weil die Leute halt geistlich unterwegs sind und diese ganzen Sachen halt wissen, machen. Aber in einer fleischlichen Gemeinde, wo es einfach nur oberflächlich ist, da würden die Leute wahrscheinlich dann fliehen, weil die das Geistliche gar nicht sehen. Et dans une église religieuse où les Satan règne, où la puissance des Satan règne, les gens ils vont pas courir parce que ils ont comme un pacte avec la puissance du Satan. Mais dans une église qui est dans la chair, les gens ils vont courir parce que ils ont pas cette sensibilité de le monde spirituel. And you know the religious church that you know people don't know how far people can go. Leute wissen nicht, wie weit Leute gehen können, um Menschen in eine Gemeinde zu bringen. Les gens savent pas dans quel point une personne ou bien des gens peut être possible pour amener quelqu'un dans l'église. And that's why to go to a church, you better allow the Holy Spirit to direct you. Deswegen ist es wichtig, wenn du zu einer Gemeinde to gehst, be part of dass a church. Der Heilige Geist dich da leitet, Teil einer Gemeinde zu sein, nicht dass du halt Teil von irgendwas Teuflisches. C'est pour cela, c'est très important de te laisser guider par le Saint-Esprit dans n'importe quelle église tu vas, que ce soit la volonté du Seigneur. If you know how they go, you know, they go deep to witch doctors, to they use sacrifice, not just God sacrifice, human sacrifice. They use sacrifice and they dig people into the inside the ground of the church. You don't even know what it is. A ministry, that's why a ministry should, if you are to know if it is based on Christ or not. It's not how many people, how big, how the money. It's not that. It is the battle is between Christ and Satan. Und wir sollten immer vor Augen haben, dass dieser Kampf ist immer zwischen der Jesus Christus und dem Satan. Und dass es gibt Menschen, die so weit gehen, um Leute in ihre Gemeinde zu bringen, dass sie halt einen Pakt mit dem Teufel schließen und dann halt auch Rituale, teuflische Rituale vollziehen, um Leute in ihre Gemeinde zu bringen. Dass sie zum Beispiel Leute töten und diese Leiche im Fundament der Gemeinde eingraben, damit Leute dadurch angezogen werden, weil sie das Blut vergossen haben, damit Menschen in die Gemeinde kommen. Und das sind alles Dinge, die wirklich passieren, weil Leute so verzweifelt nach diesem Ruhm sind, verzweifelt nach diesem Geld sind und diesem Ansehen, was sie als Pastor suchen. Und deswegen müssen wir wirklich hinterfragen, welche Gemeinden wir gehen und nicht einfach nur hingehen, weil viele Leute da sind und weil der Raum schön ist und weil die soziale Hilfe anbieten. Nein, sondern wirklich hinterfragen, willst du mich hier haben, Herr, oder nicht? C'est important de comprendre que c'est un combat entre Jésus et le Satan. Et c'est pour cela, comme je dis, c'est nécessaire et c'est important de demander le Seigneur de se laisser guider dans quelle église on doit aller. Parce qu'il y a certaines églises qui ont un pacte avec le Satan. Et si toi, tu es quelqu'un qui regarde seulement le bâtiment, ou bien qu'il y a plein de gens, ou bien qu'il y a des amis, ou bien des gens que tu connais, et c'est ça la raison que tu vas dans l'église, ça peut être dangereux parce que... il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, ou bien de l'église religieuse, qui sont entrés dans le monde spirituel et de faire des rituels pour gagner des gens dans l'église. You know what in this world has been attacked by Satan? Der Reichtum in dieser Welt wurde vom Teufel übernommen, sozusagen. La richesse était pris par le Satan. And you know to have it, you must dance to his tune. Und dann diesen Reichtum zu haben, musst du nach seiner Pfeife tanzen. Et pour avoir cette richesse sur terre, il faut avoir un pacte avec le Satan. You know, I look for it. Told Jesus, if you bow down before me, I will give you. In Lukas 4 hat er zu Jesus gesagt, wenn du dich vor mir niederkniest, werde ich dir den Reichtum dieser Welt übergeben. Aber du musst nur knien. Dans le chapitre de Luc, Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, si tu te mets en genoux devant moi, je vais te donner toute la richesse de terre. If you are looking for money, no need to come here. Satan have a lot of money to give you. Und wenn du nach Geld suchst, musst du nicht hier hinkommen. You want to give to Jesus. Der Teufel ist da die Ansprechstelle, da kannst du auch hingehen. Et si tu es entré de la recherche de l'argent ou bien de succès ou bien que ça soit, tu n'as pas besoin de venir chez Jésus-Christ parce que le Satan aussi il est capable à te donner. Das gleiche gilt auch für Ruhm. Amen. Amen. If you look, you know, in I don't know Nigeria. You know Nigeria. Even for people to come and be buying, if you have restaurant, for people to come and be buying and eating your food in your restaurant, they have connection with Satan. For your restaurant to be moving. If you are selling clothes, for them, for your business to be moving, you are going to have connection with Satan. Und selbst, also moving, I say really moving, not just yeah moving. Ich erzähle von Nigeria auch, weil ich die Situation in Nigeria kenne. Und dort ist das so, dass es Leute gibt, die haben einen Klamottenladen und die haben ihre Seele dem Teufel verkauft und haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, damit dieser Klamottenladen läuft. Und deswegen verkaufen die dann auch richtig viele Sachen und sind auch richtig erfolgreich. Und ich meine nicht dieses normale erfolgreich sein, sondern wirklich dieses krasse Geld verdienen, krasse Geld machen und durch diese einfachen Sachen, weil sie einfach diese Verbindung zum Satan haben und er die dann damit versorgt. Et si je parle de Nigeria, parce que je connais seulement les cas en Nigeria, si vraiment que tu veux que ton restaurant ou bien ton business ça marche et qu'il y ait du succès, tu dois vraiment avoir ou bien de plusieurs de gens un pacte avec le Satan. We were once there, but we moved a little bit and we withdrew. In Nigeria. You know, praise the Lord. Amen. Und mein Ehemann und ich haben auch schon sowas gemacht, aber haben dann gemerkt, dass es uns dann zu gruselig wurde und wieder zurückgegangen. Haben dann aufgehört damit. Et mon épouse et moi, mon mari et moi, quand on était en Nigeria, on était aussi presque dans ce chemin. Et quand on a remarqué que vraiment c'était horrible, et on a quitté. It's not about having money. Es geht nicht darum, Geld zu haben, sondern Jesus Christus zu haben. Il s'agit pas d'être, d'avoir l'argent, mais d'avoir Jésus Christ. Nothing will follow you away from here. Nichts nimmst du hier mit. Your account will be so big. Dein Konto ist so groß, aber es bleibt da. Es gehört an jemand anderes. Tu vas rien amener dans le royaume dessus, parce que tout va rester ici, même si tu as beaucoup d'argent sur ton compte, tout va rester ici. Nothing here. Look at how people die every day. They leave everything. Seht euch an, wie Leute hier sterben Christ, that is in you, that und alles zurücklassen hier. Aber nur Christus geht mit dir mit. Regardez comment il y a beaucoup de gens qui meurent ici sur terre et il y a seulement Jésus-Christ qui est en toi, que si tu meurs aujourd'hui, qui sera toujours avec toi jusqu'à l'éternité. You know, Satan will give you a heart, but he will cut your head. Der Teufel wird dir eine Käppi schenken, aber dir deinen Kopf nehmen. Le Satan va peut-être donner une casquette, mais il va prendre ta tête. Don't give anything to him. Don't take anything from him. Ne donne rien au Satan. Don't take anything from him. Nimm nichts von ihm an. Et ne prends rien de lui. Praise the Lord. Amen. Then let us continue and then go further. Amen. Amen. They fell down this woman straight away. Then in verse, because of time. Okay, from verse 11. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. There were signs and wonders, but these people were not raised up from the dead. Es gab Zeichen und Wunder, aber diese beiden, die gestorben sind, wurden nicht von den Toten auferweckt. Il avait des signes miraculeux, mais ces deux gens-là, qui étaient morts, ils sont pas ressuscités. En verset 13. 13. And of the rest, does no man join himself to them, but the people magnify them. No one, they were not afraid of die Leute hatten dann Angst vor der Truppe und wollten nicht mehr Teil davon sein. What is that? Les gens, ils ont peur de ces gens. And believers, here I love you, verse 14. 14. He said, and believers, we are more added to the Lord. Multitude both of men and of women. Can you see? Un nombre toujours croisé d'hommes et de femmes croyant au Seigneur et se joignit à eux. Und in 14 steht, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Praise the Lord. Hallelujah. More people. Mehr Leute. Because it is the Lord's doing. Weil es der Herr ist, der sie bringt. Il y a plusieurs gens qui ont joigné les apôtres parce que c'est le Seigneur qui les a amenés. You cannot separate Christ and the Holy Spirit from a living church. Du kannst Christus und den Heiligen Geist von einer lebendigen Gemeinde nicht trennen. Tu peux pas séparer Jésus-Christ et le Saint-Esprit d'une église vivante. There are people who do not believe the Holy Ghost. Es gibt Menschen, die nicht an den Heiligen Geist glauben. Il y a certains gens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Or do not believe in speaking in tongues. Ou nicht daran glauben, fremde Zungen zu sprechen. Ou bien qui ne croient pas à parler en langue. Separate from them. Trenne dich von diesen Leuten. Sépare-toi de certains gens. Amen. Amen. If they refuse to repent, wenn sie sich and you are preaching, you are preaching. Und du geprägt und geprägt separate hast, from them. Dann trenne dich davon. Et s'ils refusent après d'avoir prêché des repentés, c'est mieux que tu te sépares de ces gens. Two cannot walk together, said the one. Zwei können nicht miteinander gehen, es sei denn, sie sind eins. Ce n'est pas possible que deux personnes soient unies. You cannot be one with them. Du kannst ja nicht eins sein mit ihnen. Tu peux pas être uni avec quelqu'un qui n'est pas de Christ parce qu'ils sont capables à te détruire. Sie werden dich zerstören. Amen. They are going to take you away from the truth. Sie werden dich von der Wahrheit wegnehmen. Ils vont te tirer de la vérité. Amen. Amen. Faith comes by hearing. Weil der Glaube kommt durchs Hören. Car la foi vient de ce qu'on entend. Thank you, Shadrach. So also fear, doubt, unbelief. They also come by hearing. Genauso kommt auch Zweifel, Angst und Unglauben kommt auch durch Hören, was man hört. C'est comme la peur ou bien le doute, tout ça vient de ce qu'on entend. They also come, you know. They also make you to give up. Und das macht dafür, dass du aufgibst. Ça peut t'amener dans un sens que tu abandonnes Jésus-Christ. Und dass du dann den Heiligen Geist aufgibst. Et le Saint-Esprit. You know, they are not speaking to us. They don't believe in the Holy Ghost. Look at their life moving. That's what Satan will tell you. Look at their life. Look at everything moving. Is it about life or is it about Christ? Amen. Und der Teufel wird dir versuchen einzureden, guck mal, diese Leute glauben nicht an den Heiligen Geist, also sie sprechen nicht in Fremdzungen und alles läuft bei ihnen, alles läuft gut. Aber geht es darum, dass Dinge gut laufen oder geht es darum, dass man in Christus ist? Et le Satan va te dire, regarde ces personnes, ils ne croient pas le Saint-Esprit, ne parlent pas la langue, regarde leur vie, comment ça marche. Mais depuis quand ça s'agit de la vie, ça s'agit ici de Jésus-Christ. Remember Luke, you know Luke 10, Jesus said our joy should not be things are good. Yes. That our names are written in heaven. Er hat durch Herrn Lukas 10, wo Jesus ganz klar sagt, unsere Freude soll nicht darauf beruhen, dass die Dinge laufen, sondern dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Dans Luc, dans le chapitre de Luc, Jésus a dit à ses disciples, notre joie ne dépend pas que les choses marchent bien, mais notre joie dépend que notre nom est écrit aux cieux. You know, things are working for them. They have husband, they have wife, they have children. Everything is beautiful. The house is good. They have car. They have it. But Jesus said that should not be. Even if Christ is even your provider, he said this should not even be your job. Und diese Leute haben Haus, Autos, haben eine Familie, haben all diese Sachen, Karriere, all diese Sachen und es läuft bei ihnen, aber dennoch sollst du das nicht sehen, sondern Christus soll unsere Freude sein, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Und das, selbst wenn diese Menschen sogar Christus haben und der Herr ihr Versorger ist dieser Dinge, sollst du dennoch nicht deine Freude in dem Segen des Herrn sehen, sondern deine Freude trotzdem in Christus sehen. Ces gens ont une maison, ils ont des voitures, des enfants, tout marche bien, mais c'est pas ça qui doit être ta joie, parce que même si le Seigneur a béni ces personnes avec une maison, avec une voiture, mais notre joie ne s'agit pas des choses matérielles. Notre joie s'agit que notre nom est écrit aux cieux. Who is there? Who will help us to read? Phyllis, can you help us to read? Verse 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. They came and said, Satan, obey us. Sie sind zurückgekommen, haben gesagt, der Satan gehorcht uns, die Dinge laufen gut. Luc 10, 17, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres et ton nom. Money is coming in, everything is wonderful. Geld kommt rein, Leute sind gesund, alles läuft nach dem Weltsystem. Il y a l'argent qui rentre, les gens sont dans une bonne santé, tout va bien. We don't have corona, you know. Wir haben kein Corona. On n'a pas le coronavirus. No news of death. Keine Nachrichten von Tod. Praise the Lord. Verse 18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Verset 19. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20. Verset 20. Notwithstanding, indeed, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que l'esprit mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans les ciels. Praise the Lord. Alléluia. You cannot quote the Holy Spirit in their midst. It's a matter of time. Du kannst den Heiligen Geist because they don't believe it. Ihrer Gegenwart they will stop you from believing it. As you, they keep on making fun of you. Du kannst den Heiligen Geist. You will be offended. Du kannst den Heiligen Geist nicht in ihrer Gegenwart zitieren. Du kannst zum Beispiel nicht sagen, der Heilige Geist hat mir gesagt, weil du weißt, dass diese Leute da they don't believe. Mit den Augen drehen vielleicht, die Augen verdrehen oder das nicht hören wollen. Und du wirst dann anfangen, weniger vom Heiligen Geist zu sprechen, damit schon zu dämpfen. Et tu n'es pas capable à m'étonner le Saint-Esprit dans leur présence et tu vas commencer à avoir peur de parler, dire même que le Saint-Esprit m'a dit et parce que tu sais que ces gens-là ne croient pas le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alleluia. You learned to quit from the Holy Ghost once you are with them. Du lernst dann den Heiligen Geist auszuklammern, wegzulassen, wenn du in ihrer Gegenwart über Jesus sprichst. Et tu vas commencer à arrêter de parler du Saint-Esprit dans leur présence. You cannot say that said the Holy Spirit. Du kannst nicht sagen, das hat der Heilige Geist mir gesagt. Tu n'es plus capable à dire que le Saint-Esprit m'a dit tel. But you and the Holy Spirit, not to separate. Aber dich sollte nichts vom Heiligen Geist trennen. Amen. Mais il n'y a rien qui puisse te séparer du Saint-Esprit. We are to be used to the Holy Spirit. Wir müssen gewohnt sein den Heiligen Geist. On doit être capable de être habitué du Saint-Esprit. Invite him always. Lade ihn immer wieder ein. Er liebt Einladungen. Il faut toujours lui l'inviter le Saint-Esprit parce qu'il aime les invitations. Amen. Don't exempt him. Schließe ihn nicht aus. Il faut pas l'exclure. Don't remove him from any conversation. Schließe ihn nicht aus seinen Unterhaltungen aus. N'exclue pas dans tes conversations. Be used to him. Sei gewohnt an ihn. Sois habitué au Saint-Esprit. Any gathering that is not of him, you try to avoid it. Eine Versammlung, die nicht auf ihn gegründet ist, versuchst du zu meiden. Et tous les rassemblements qui sont pas du Saint-Esprit, il faut être capable à l'éviter. He is closer. He is the closest person to you. Er ist die nächste Person. Il est le plus proche personne. Christ, you and the Holy Spirit, you are one. Christus, du und der Heilige Geist, ihr seid eins. Amen. Jesus Christ, le Saint-Esprit et toi, vous êtes He un. He is your life. Er ist dein Leben. Il est ta vie. Amen. Amen. Amen. Amen. The most dangerous place in the whole world is a living church. Der gefährlichste Ort auf Now dieser Welt. Now I want to start the message. Ist eine lebendige Gemeinde. L'endroit plus dangereux dans cette monde est une église vivante. The most dangerous people on earth are the true God children. Die gefährlichsten Menschen, die wahrhaftigen Kinder Gottes. Et les personnes plus dangereuses dans cette monde, ce sont les vrais enfants de Dieu. No, Jesus, I fear them. Lucas 12. Luc 12. Luke 12. He said, fear them, fear God children. Fürchte Kinder Gottes. Il faut avoir peur des enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 4. Lucas 12, verse 4. Luc 12, verset 4. 4 to 7. 4 à 7. And I say unto you, my friend, be not afraid of them that kill the body. He's talking about you and them. And after that, have no more that they can do. But I will forewarn you, whom you shall fear. Fear him. Which after he hath killed, have power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Verse 6. Verse 6. Are you not five sparrows sold for 2 farthings, and not one of them is forgotten before God? He's talking about you. Ça parle de toi ici. But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not. Is somebody getting something here? Fear not. They should be afraid of you and not you fearing them. Fear not. Tu ne devais pas avoir peur de ces gens, mais eux devaient avoir peur de toi. You are more valuable than many sparrows, many birds. Vous êtes mehr wert als viele Vögel. Vous avez une valeur, une valeur plus que les oiseaux. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 8 said, don't be ashamed of him. Und in 8 steht, schäme dich nicht für Jesus. Et verset 8 est écrit de ne pas avoir honte de Jésus-Christ. You know, my son's birthday that we celebrated, when was it? Last week or last 2 weeks, amen? Als wir letzte Woche in Geburtstag haben, on a célébré l'anniversaire de mon fils. Was preached outside. Wir haben uns nicht für Jesus geschämt, die Botschaft wurde draußen gepredigt. On n'avait pas honte de prêcher la parole de Dieu. Be proud of your father. Sei stolz auf deinen Vater. Amen. Il faut être fier de ton père. Look at what he said here, verse 8. Let me just add it. Merci. Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, he shall the Son of Man confess before the angels of God. Amen. He bet he that deny me before men shall be denied before the angels of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then he now talk about the Holy Ghost. Und dann spricht über den Heiligen Geist. Il parle aussi du Saint-Esprit, verset 10. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, he shall be forgiven him. But unto him that blasphemes against the Holy Ghost, he shall not be forgiven. Amen. We will go there later. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Vers 10 lese ich nochmal. Und jedem, der ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Et si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'aura pas de pardon. You know, Jesus told us to fear one another. Jesus sagt, not just the unbeliever fearing you, but you fear one another. Wir sollen uns auch gegenseitig voneinander fürchten, sagt Jesus. Et Jésus-Christ dit aussi qu'on devait avoir la crainte entre nous. If Christ is your neighbor, you will fear one another. Aber wenn Christus dein Nächster ist, dann werdet ihr einander auch fürchten. Si Jésus-Christ est ton prochain, vous serez capable d'avoir la crainte entre vous. Matthäus 18. Amen. Amen. Matthieu 18. Matthieu 18. Matthäus 18. I love this place. Ich liebe diese Stelle. I don't know about you, but I love it. J'aime bien cette passage. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before you do anything to one another, before you thank one another, think of this place. Denk an diese Stelle. Avant que vous puissiez vous faire de faire quelque chose entre vous, c'est nécessaire de penser, de se rappeler de cet passage. And if people offend you, think of this place. Wenn Leute dich dich angreifen, dann denk auch an diese Stelle. Et si quelqu'un t'enfonce, rappelle-toi aussi de cette passage. It will help you to pray for them. Es wird dir helfen, diese Menschen zu beten, die dich verfolgen. Because they really need prayer. Weil sie brauchen Gebet. Ça va t'aider à prier pour ces gens parce qu'ils ont besoin de prière. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. And he came, and at the same time came his disciple unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And he said, please always open it and be there. And öffnet bitte immer die Stelle. I'll tell you to read. Öffnet bitte immer die Stelle und liest, jetzt, egal in welcher Sprache ihr das vor euch liegen habt. C'est bien que vous ouvrez le passage qu'on lit et que vous lisez avec. Verily I say unto you, except you be converted and become like a little child, children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive this one, this such little child in my name, receive me. You see that it's not about you, it's about Christ. Es geht nicht euch, sondern es geht Christus. Amen. Verset 6 s'agit de Jésus-Christ et ça s'agit pas de toi. Look at verse 5 again. And whoso shall receive this little child is talking about his kind, von dem spricht, das bist du. Cet petit enfant qui parle dans verset 5, c'est toi. You that humble yourself before. Du, der sich vor dem Herrn demütigt, du bist dieses Kind. C'est lui qui s'est humilié devant Jésus-Christ, c'est toi. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er die Tiefe des Meeres versenkt würde. But whoso shall offend one of these little ones, which believe in me, it were better for him that a millstone were hung on about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Verset 6, si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meules et que font tourner les ânes et qu'on les précipite au fond du lac. He said, woe unto the world because of offenses. People will give up on me. Leute werden, they will be offended. Jesus sagt, Leute werden mich aufgeben, sie werden Anstoß nehmen. Jésus dit que les gens vont lui abandonner parce que il sera offensé. Woe unto the world because of offenses, for it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. Whoever provoking one another. Einander provozieren. Fighting one another. Entre frères et sœurs. Forbidden. Sollte verboten sein in Haus Gottes. Ça devait être interdit dans une église vivante. Husband and wife fighting should be forbidden. Das Ehemann, Ehefrau, it's not normal. Es sollte verboten sein. Es ist nicht normal. Mais dans une mariage qui a des disputes, ça devait être interdit. It's not normal for husband and wife to fight. In the natural world, it's normal. Ehemann, Ehefrau, sie streiten. Because it's normal. Ist das normal? But you are of heaven. Heaven, there's no fight. Aber du bist himmlisch. Im Himmel wird es nicht streiten. If your marriage is heavenly, there's no fight. Wenn deine Ehe himmlisch ist, wird auch kein Streit sein, weil der Herr ist der Feind. Dans ce monde, c'est normal qu'il y ait des disputes ou bien des discussions dans un mariage, mais dans le royaume de Dieu, dans la relation avec Jésus-Christ, ce n'est pas normal parce que nous ne sommes pas de cette terre, on est de Jésus-Christ. Alors il faut éviter de se disputer ou bien d'avoir des discussions. You know when fight comes, when we start seeing ourselves. Aber der Streit kommt, wenn wir anfangen, uns selbst zu sehen. Et est-ce que vous savez, c'est quand la dispute commence, c'est quand on commence de voir nous-mêmes. Praise the Lord. Amen. Again, in verse 7, woe unto the world because of offenses. It must need be that offenses cometh, but woe to that man by whom the offense cometh. Wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut it off. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Your hand or your foot is more closer to you than your husband or your wife. Deine Hand oder dein Fuß steht dir näher als dein Ehemann oder deine Ehefrau. Verset 8 dit, si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-le. Ça veut dire que ta main ou bien ton pied, c'est plus proche que ton mari ou bien ta femme. Here Jesus also revealed to us who to fear. Jesus hat uns auch offenbart, vor wem wir uns fürchten sollen. Et ici aussi Jésus nous dit qu'on devait avoir la crainte à travers les enfants de Dieu. Fear to offend one another. Fürchtet, einander zu provozieren, zum Bösen. Il faut avoir peur de vous provoquer, de faire des choses en dehors des crises, des disputes, des crises. Husband, fear to offend wife. Wife, fear to offend the husband. Ehemann, fürchte dich davor, deine Frau zu provozieren, zum Bösen. Ehefrau, fürchte dich davor, deine Frau, nee, deinen Ehemann zu provozieren, zum Bösen. Le mari, il faut avoir peur de provoquer ta femme, faut avoir peur de créer des disputes. Et la même chose avec la femme ou bien l'épouse, il faut avoir peur de créer des disputes dans le mariage. Fighting one another is normal in the natural world. Brothers and sisters, they fight. But in Christ's world, it's forbidden. Einander sich zu zerfetzen, gefasst, das ist normal auf der Welt. Aber in Christus ist das nicht normal, das ist verboten. Dans le monde, c'est normal de se disputer ou bien avoir on va avoir des disputes, mais dans le monde de Jésus-Christ, dans le royaume de Jésus-Christ, ce n'est pas normal. And that is how sicknesses and disease, for them to be sick, having different type of sicknesses, it's normal with them. But in Christ's world, it's forbidden, because you never open the door for them. Und genauso so come auch in. Krankheiten und Probleme und all das für diese Menschen normal. Demons. Das sind für diese Menschen, diese ganzen Dämonen sind für diese Leute normal, aber für uns ist das nicht normal. It's not normal. Das gehört nicht zu unserem Leben, weil wir dem Teufel diese Tür nicht dafür öffnen und Platz dafür machen in unserem Raum, Leben. C'est la même chose avec les maladies ou bien des problèmes ou bien des démons. Pour ces gens-là, c'est normal qu'ils invitent ces choses. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'on rejette ces choses. Fear to fight one another. Fürchtet einander zu bekämpfen. Il faut avoir peur de se disputer entre Fear professeurs. To hate one another. Fürchtet einander zu hassen. Ou bien de se détester. I'm not saying we should not correct one another. Ich sage nicht, dass man einander nicht belehren soll. Das schließt Belehrung nicht aus. Je ne dis pas que on devait pas se donner des leçons. Ou bien de se corriger. Praise the Lord. Alleluia. The Bible says we should provoke one another to love. Wir sollen einander provozieren. To see Christ. Remind one another of Christ. That's how we correct Christus, one another. Erinnern. That's how we correct. La Bible nous dit qu'on devait se provoquer, on devait se motiver d'aimer entre frères et sœurs. C'est ça notre façon de se corriger. You know, here we just read is for believers and unbelievers. It's not just for unbelievers alone. Und Ungläubige. Es ist nicht nur für Ungläubige. Cette passage, ce n'est pas seulement pour des non-croyants, c'est aussi pour des croyants. Also, the most important person on the face of the earth today is the Holy Spirit. Die wichtigste Person auf Erden ist der Heilige Geist. Et la personne plus importante sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Remember God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Rappelle-toi Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. The Holy Spirit is more important than all the professors put together. Der Heilige Geist ist wichtiger als all die ganzen Professoren auf dieser Welt. Le Saint-Esprit est plus important que tous les professeurs sur cette terre. You know, part this one of the problem of Corona today. They look for professors, scientists to add. They don't ever go to Jesus. The solution is in his hand. Die Lösung von jedem Problem auf dieser Erde ist in seiner Hand. Aber die Leute suchen nach dieser Lösung in Menschen, in Professoren, in Wissenschaftlern. La solution pour cette terre, c'est dans Jésus-Christ. Mais les gens ils cherchent la solution chez des professeurs ou bien c'est oui, dans des autres choses qui ne s'agit pas de Jésus. The Holy Ghost is more important than your natural parents, family, and yourself. Der Heilige Geist ist auch wichtiger als deine natürliche Familie und du selbst. Le Saint-Esprit aussi plus important que ta famille en chair ou bien que toi-même. Deswegen sagt Jesus, du musst dich selbst verlassen sozusagen. C'est pour cela que Jésus dit à chaque fois, il faut rejeter ton soi, il faut rejeter toi-même. He is more important than United Nations. Yes. I hope you know what United Nations means. Der Heilige Geist ist wichtiger als die Vereinten Nationen. Le Saint-Esprit est plus important que les Nations Unies. Les Nations Unies. Without the Holy Spirit, you cannot have and know the only true God. Ohne Heiligen Geist kannst du den wahrhaftigen Gott nicht haben und den wahrhaftigen Gott nicht kennen. sans le Saint-Esprit, tu n'es pas capable à voir le vrai Dieu et de connaître le vrai Dieu. You know, we always say salvation is believe in your heart and confess with your mouth. Wir sagen immer, Errettung ist in deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen. On dit toujours que la salut c'est de confesser avec ta bouche et de croire dans ton cœur. Das steht in Römer 10:10. C'est écrit dans le chapitre de Romains. Amen. Romans 10. Amen. With the heart, my believer, with your mouth, confession is made. That is, you know, it's like A. Out of A, B, C, D, E, F, G, H, I, O, to Z. You are just in A. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Buchstabe im Alphabet. Das geht noch weiter. C'est le premier pas dans l'alphabet, mais ça continue. Amen. Amen. Go to John 3. Johannes 3. John 3 and then John 17. John 3. Amen. Amen. In John 3, God, you know, Jesus told us how to be saved. Jesus uns erklärt, wie wir errettet sind. Dans Jean 3, Jésus nous dit, nous explique comment d'être sauvé. He said in verse 15 and 16. 15 und 16. 15 et 16. That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten son. That whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And do not Jesus, he will help us to know what eternal life means. Und Jesus hat uns sogar geholfen, zu verstehen, was ewiges Leben bedeutet. Johannes 17. Jésus nous a expliqué ce qui veut dire la vie éternelle. Johannes 17, Vers 3. Jean 17, verset 3. He said, and this is eternal life. Eternal. Ewiges life Leben. Eternal. Das ewige Leben. La vie éternelle. That they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Amen. To know. In erkennen. Verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Das Gebet der Rettung beten bedeutet nicht, dass du den wahrhaftigen Christus erkannt hast. De prier, de faire la prière de salut, cela ne veut pas dire que tu as vraiment, que tu connais vraiment Jésus-Christ. And that is why it's a relationship. Und deswegen ist es ja auch eine Beziehung. Du musst weitermachen. C'est pour cela, c'est une relation. Tu dois continuer. You continue growing. Du wächst weiter in ihm. Tu continues à grandir en Jésus-Christ. He continue to train you. Like, you know, when you give birth to a baby into this world, don't throw that baby on the street. Take care of the baby and that baby is growing. That is how you grow in the kingdom of heaven. Pass auf dieses Baby auf und du schmeißt dich einfach raus. Und genauso auch im Königreich Gottes, dieses Baby ist geboren, du bist von neuem geboren und jetzt musst du eine Beziehung haben, damit du auch in Christus leben kannst. C'est comme quand tu as couché, tu as un bébé, tu vas pas jeter le bébé. Non, mais tu vas éduquer le bébé, tu vas entraîner le bébé. C'est la même chose avec nous. Quand on est né de nouveau, le Seigneur nous aide dans notre relation de continuer, nous entraîne pour grandir en Christ. He said our salvation is to know him. Er hat gesagt, unsere Errettung ist, ihn zu erkennen. Not just praying the prayer, nicht nur einfach das Gebet beten, dann zu einer religiösen Gemeinde gehen. Il a dit que d'être sauvé, c'est de continuer en lui. Ce n'est pas seulement de prier, de faire la prière de salut et après d'aller dans l'église religieuse et d'arrêter là. Non, c'est être sauvé, c'est de continuer dans la relation avec Jésus. To know him, he said Adam knew Eve. They gave birth. You know, to know intimate relationships that nothing can separate you. Ist ein tiefes Erkennen, wie auch geschrieben steht, dass Adam Eva erkannt hat, dass seine Vereinigung ist, dass es sein Leben ist. Et de connaître Jésus-Christ, c'est une relation profonde. C'est pas seulement comme je dis faire la prière, mais c'est d'être unis, d'avoir une relation tellement profonde. No arm can separate you. No eye can separate you. You pluck it off. Und kein Arm kann dich trennen. Keine Augen können dich von Christus trennen. Du trennst es lieber ab, bevor es dich von Jesus trennt. Et rien peut te séparer de Jésus-Christ. Et tout ce qui va essayer de te séparer, c'est toi que tu vas les racher. God and Jesus sent the Holy Spirit to complete the purpose of God on earth. Gott und Jesus haben den Heiligen Geist geschickt, damit den den Zweck von Christus erfüllt auf Erden. Please notice this thing, purpose. Le Père, Dieu le Père et Jésus le Fils, ils ont envoyé le Saint-Esprit pour finir le but. God has purpose for here, for this earth. He has purpose. Gott hat einen Zweck für diese Welt. Le Seigneur, il a un but pour cette terre, pour cette monde. And the only true God sent the Holy Spirit to now finish, to bring to pass the purpose of the true God on earth. Und der wahrhaftige Gott hat den Heiligen Geist geschickt, den Zweck des wahrhaftigen Gottes zu erfüllen hier auf Erden. Et le vrai Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit pour finir le but, le vrai but le vrai but de Dieu. Again, the only true God sent the Holy Spirit to do and finish the work that need to be done here on earth. Der einzig wahre Gott hat den Heiligen Geist geschickt, den Zweck von Jesus Christus hier auf Erden zu erfüllen. Je répète encore, le vrai Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit pour finir le but qui devait être fini. And that's why the most important work on earth is not your job. Deswegen ist auch die wichtigste Aufgabe hier auf dieser Welt nicht dein Job. C'est pour cela les travaux plus importants, ce n'est pas ton travail. Deine natürlichen Jobs, die du hier machst auf Erden, Oui, le job ou bien le travail que tu fais ici sur terre. The most important work on earth is the work of the Holy Spirit. Die wichtigste Aufgabe hier auf Erden ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Le devoir plus important sur cette terre, c'est le devoir du Saint-Esprit. Please remember the purpose. Erinnert euch an den Zweck. Rappelez-vous du but, des buts. That the true God sent the Holy Ghost to do and to fulfill. Der wahrhaftige Gott hat den Heiligen Geist geschickt, zu tun und zu erfüllen. Le vrai Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit pour accomplir et pour finir le but. Matthieu 24, verse 34. Matthieu 25, 34. Alléluia. So you will help us to read verse 34. Dann wird der Führer nicht denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Then shall the king say unto them on the right hand: Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Praise the Lord. Hallelujah. God's purpose is to give man the kingdom. Gottes Zweck ist, den Menschen das Königreich zu übergeben. Le but du Seigneur est de donner l'homme le royaume des cieux. Before there was only one kingdom on earth. Vor dem Sündenfall gab es nur ein Königreich auf Erden. Avant la chute de Adam et Eve, il y avait seulement un seul royaume. But after the fall, it was now two kingdoms. Nach dem Sündenfall gab es dann zwei Königreiche. Mais après la chute, il y avait deux royaumes. The kingdom of this world, which is being ruled by Satan, and the kingdom of heaven, which is being ruled by Christ. Das Königreich des Himmels, was von Christus geführt wird, und das Königreich dieser Erde, was vom Satan geführt wird. Le royaume des cieux qui est régné par Jésus-Christ et le royaume ici de terre qui est régné par le Satan. God's purpose is to give man the kingdom of heaven, his own kingdom. Gottes Zweck ist, den Menschen das Königreich zurückzugeben. Le but de Dieu est de donner les hommes le royaume des cieux. You know, concern also means purpose. Go to Proverbs 19. Sprüche 19. Proverbe 19. You don't know what is concern, though. Concern. Proverbs, what did I say? Sprüche 19. Proverbs 19. Proverb 19. Sprüche 19. Vers 21. He said, there are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord shall stand. Proverbe 19, verset 21. You see it. Ratschluss. Amen. Purpose is more important than plans. Ein Zweck ist wichtiger als ein Plan. Le but est plus important qu'un projet. If my purpose is to go to Düsseldorf, and you know, if I take this side and the road is blocked, that is my plan. It's tough. But I will take another plan. But the purpose, my purpose is to go to Düsseldorf and I will be there. Mein Zweck ist zum Beispiel, ich will nach Düsseldorf. Und der Plan ist, dass ich beispielsweise die Bahn nehme. Wenn die Bahn aber Verspätung hat oder ausfällt, kann ich auch mein Auto nehmen. Also der Plan bleibt aber, der Zweck bleibt gleich, aber der Plan dorthin kann sich ändern. C'est par exemple si je vais aller à Düsseldorf et je prends une route et cette route par exemple est bloquée. Ça va pas m'empêcher de trouver une autre solution pour arriver à Düsseldorf. Ça veut dire que le plan peut changer, mais le but ça reste toujours le même. Purpose, that is why purpose is more important than plans. Und deswegen ist der Zweck wichtiger als der Plan. C'est pour cela le but est plus important qu'un projet bien que le plan. It is more powerful than plan. Es ist kraftvoller als der Plan. Et c'est plus puissant que le plan. You know, God never changes purpose, but his plans might change. Gott ändert seinen Zweck niemals, aber seine Pläne können sich ändern. Le Seigneur, il change jamais son but, mais son plan peut changer. His plan, his purpose for your life is nothing can change it, but his plans might change because he is going to deal with people. Just like Adam and Eve. Sein Zweck für dein Leben wird niemals, sich kann sich nicht ändern, aber die Pläne für dein Leben können sich ändern, weil er halt mit Menschen zu tun hat und Menschen haben einen freien Willen. Et son but va jamais changer, mais son plan peut se changer parce que il travaille en travers des gens et les gens des fois ils ont leur volonté une volonté libre. And that is why, you know, if you miss the road, don't allow your focus to leave him. He is your purpose. Allow him to be everything for you. He will guide you. If one road closes, another one will open. Because he's so purpose for you, remain permanent and nothing can change it. If you allow your focus to be him. Wenn du dich verfährst auf diesem Weg, musst du dir keine Sorgen machen, weil sein Zweck bleibt gleich und er kann dir eine neue Route geben für den gleichen Zweck. Et si par exemple tu te perds dans ton chemin, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que si tu retournes à travers Dieu, il va te guider d'arriver dans son but. We quickly go to three places. Psalm 33. Go to Psalm 33, because the time has really gone. Amen. Psalm 33. Verset 10 et 11. Ah, non. Psalm 33, verset 10 et 11. Ah, I will do this. He said, the Lord bringeth the counsel of the hidden to naught. He maketh the devices of the people of none effect. The counsel of the Lord standeth forever, the thought of his heart to all generations. Mm. Yeah. Do you get it? Yeah. Then if you go also to Isaiah 14, go to Isaiah 14. Isaiah 15? Isaiah. Please, you can write it down and go through at home. Amen? Mm-hmm. Isaiah 14. Ihr könnt die Verse euch auch aufschreiben, damit ihr nochmal in Ruhe da reingehen könnt, weil wir sind jetzt schnell durch. 26 und 27. Jesaja 14. Isaiah 14. 26 und 27. 26 und 27. Amen. Amen. He said, this is the purpose that is proposed upon the whole earth. And this is the hand that is stretched out of upon all the nations. But the Lord of hosts has purpose, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Praise the Lord. Also Isaiah 46, verse 10 in Isaiah 46. Isaiah 46. La même chose on trouve dans Isaïe 46. 46. 10 und 11, glaube ich. Praise the Lord. So ein Abstand. I love this place. Hey! Look at it. Isaiah 46, 10 and 11. Okay. Isaiah 46, 10 and 11. Isaiah 46, 10 and 11. He said, declaring the end from the beginning. He declared the end from the beginning. Ich verkünde das Ende. Deswegen weißt du, Christus ist dein Zukunft. God already declared. Dieu annonce l'avenir déjà au début du commencement. Are you getting it? Next year, 2 years, and 10 years, time is Christ. You already declared. Not you can change. You declared the end from the beginning. If he has been your yesterday, today. Amen. Mais tu connais ton avenir parce que Jésus-Christ est ton passé, ton présent et il est ta future. Ça veut dire il annonce déjà ton avenir. C'est la même chose. Jésus change pas. Wenn Jesus meine Vergangenheit war und mein heute ist, dann wird er auch meine Ewigkeit sein. Das sagst du, das bezeugst du mit deinem Mund und glaubst daran. Amen. And that's why whatever is happening in the world, people say they don't know. I know. Deswegen in der Welt, die Leute sagen, ich weiß nicht, was morgen passieren wird, aber du kennst Christus, du weißt, dass morgen auch Christus für dich passieren wird. Dans le monde, les gens disent que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la future, mais toi, tu dois dire, je le sais, parce que je sais que c'est Jésus-Christ qui est ma future. You know the power, you know, he said he gave us the power that we know all things. Er hat uns Kraft gegeben, alles zu wissen. Il nous a donné la puissance de savoir tout. He said the power to know all things live in us. Diese Kraft, alles zu wissen, lebt in uns. La puissance de savoir tout, sa vie en you know all things. Und wir wissen alle Dinge. Et on connaît tout. Because you know Jesus. Weil du Jesus war. He is your all things. Er ist dein alles. Parce que lui, il est tout. Allow him to be all your all things. Lass zu, dass er alles ist. If not, it will be Satan that is all things. Weil sonst wird es der Satan sein, der alles sein wird. Il faut laisser que Jésus-Christ soit tout, sinon si ça sera le Satan qui sera tout. Declaring the end from the beginning. And from ancient time, the things that are not yet done, he said, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, and the man that executed my counsel from a far country, yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it. I will also do it. Yes. God's children, you don't have any problem. Als Kinder Gottes haben wir kein Problem. Les enfants de Dieu, ils ont pas de problème. Verlass dich einfach auf ihn allein. No fear. Keine Angst. N'ayez pas peur. Don't be afraid of the future. Hab keine Angst vor der Zukunft. N'ayez pas peur de l'avenir, de la future. Kein Raum für Angst. In the natural world, there is fear everywhere. Yes, it's normal. Ist nur Angst normal? Du solltest dir Angst haben vor heute Abend. Das ist normal. Dans le monde nature, oui, c'est normal que tu aies peur. That's you. If you are afraid like that, then it's not normal. Aber wenn du Angst hast wie diese Welt, ist das nicht normal. Mais si tu as peur comme eux, c'est pas normal. You know, adults, you know, we want our loved ones to come to Jesus. Wir wollen, dass unsere Familienmitglieder. If you want them to come to Him, more than you want them to come to Him. Wir wollen, dass unsere Familienmitglieder zu Jesus kommen, weil der Herr will sie noch mehr bei sich haben, als du es willst. On veut que notre bien-aimé qui vienne en Jésus-Christ, mais le Seigneur aussi, il veut plus que nous qui viennent en Jésus-Christ. And that's why, you know, anytime you remember them, or you see them, just say, Father, thank you for your son. Thank you for your daughter. That it is not your will that any should perish. I know that you are saving. Amen. I know Satan can't destroy me. Deswegen immer wenn du deine Familienmitglieder, deine Freunde, die noch nicht errettet sind, vor Augen hast, denk mal in deinem Herzen, dass Herr, ich danke dir, dass du diese Leute schon errettet hast, weil ich weiß, dass du niemanden in der Hölle sehen willst. Et à chaque fois quand tu vois tes bien-aimés ou bien tes frères et sœurs qui n'ont pas encore Jésus-Christ, il faut te rappeler, te dire merci Seigneur Jésus, que ton fils ou bien que ta fille, il est déjà sauvé, que je sais que tu ne veux pas que n'importe quelle personne soit perdue. Lern to live in faith. Lerne im Glauben zu leben. Il faut apprendre de vivre dans la foi. Lern to live in the finished work of Christ. Lerne im fertigen Werk von Jesus Christus zu leben. Il faut apprendre de vivre dans l'œuvre finie du Seigneur. Lern to live. To live in believing him and not in fear. Lerne im Glauben an ihn zu leben und nicht in Angst zu leben. Apprends de vivre dans la foi en lui et pas dans le peur. You know, in the world, when we think of the future, we are afraid. We're from Joe. Wenn man über die Zukunft nachdenkt, hat man Angst, hat man Ehrfurcht, aber für dich ist es was anderes. Dans le monde ici, si on pense de la future, on a peur, mais pour toi, c'est quelque chose d'autre. If we think of our children, we'll be afraid. No, sure be no fear, because you are just a caretaker. Your true parents is Jesus Christ. He can take them. He can take care of them more than you. Wenn du über deine Kinder nachdenkst, hast du Angst. In der Welt ist das normal, wenn du dir die Welt anschaust. Aber in Christus ist es nicht normal, denn du weißt, dass der Herr für sie sorgt. Du bist einfach nur ein Verwalter. Du bist einfach nur für sie zuständig. Aber es ist der Herr, der der Herr ist für sie zuständig. Du sollst nur auf sie aufpassen. Dans ce monde, si on pense de nos enfants, on commence à avoir peur ou bien des soucis. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur ou bien des soucis parce que tes enfants sont dans le main de Jésus-Christ et dans la protection de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es seulement quelqu'un, tu es seulement le gérant, mais Jésus-Christ, c'est lui qui est au contrôle de tes enfants. You know why you are worried when you see them, or when you think about them? Because you believe you are their parents. Weil du glaubst, dass du ihr Vater oder Mutter bist. Tu sais pourquoi tu commences à avoir des soucis, bien tu commences à avoir peur si tu penses à ces personnes. C'est parce que tu crois que c'est toi qui es leurs parents, qui est leurs parents, ben c'est toi qui es la personne qui est au contrôle, mais c'est le contraire, c'est Jésus-Christ qui est leur mère et leur père. You better stop it. Hör lieber auf damit. Stop il faut it. Arrêter. Amen. Lieber auf damit. The true parents for them is the true is Christ. Die wahrhaftigen Eltern sind Christus und Gott. Les vrais parents pour ces personnes, c'est Jésus-Christ. Don't drag them. Don't drag them for him. Nimm sie nicht von Gott weg. Don't fight him for them. Il faut pas le arracher de Jésus-Christ. Are you getting it? Don't allow him to take care of sein eigenes und auf seinen Besitz aufpasst. Il faut laisser le Seigneur de avoir contrôle de s'occuper de ces personnes. You know, anytime anything want to threaten you, just remember that they belong to Christ. That will shut out the mouth of Satan. Dann erinnere dich daran, dass sie zu Christus gehören, dass er für sie verantwortlich ist. Das wird die Klappe des Satans schließen. Et à chaque fois que tu commences à penser ou tu vois que les soucis arrivent, rappelle-toi qu'ils sont de Jésus-Christ, qui s'apparaît de Jésus-Christ. Et ça va confirmer le Satan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. His purpose for you never change. Sein Zweck für dich ändert sich nicht. Wenn du weitermachst in ihm. Le but du Seigneur pour toi, ça va jamais se changer si tu restes en lui. Amen. Amen. It is unchangeable. Es ist unveränderlich. C'est unchangeable. You know, Acts 5 verse 39 said, no one can overthrow the purpose of Christ in your life. In Apostelgeschichte 5, 39 steht, dass niemand den Zweck Gottes in deinem Leben zunichte machen kann. Dans Apôtre 5, il est écrit... Acts 5:39. Amen. Il est écrit que personne n'est capable à détruire le but du Seigneur pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Acte d'apôtre, chapitre 5, verset 39. He said, but if it be of God, you cannot overthrow it. Least happily, you be found evil to fight against God. If they do, they are fighting against Christ. Und wenn jemand versucht, den Zweck Gottes in deinem Leben anzugreifen, dann greift er Gott selbst damit an. Et si quelqu'un essaie de combattre le but de Dieu dans ta vie, cela veut dire qu'il est en train de combattre le Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, it was the time. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Act 5. Apostelgeschichte 5. Acte d'apôtre 5. Amen. Amen. Since you are still there, very good. Very good. Amen. Amen. Let me see. Amen. In verse, we have talked about verse 2, when two people died. Wir haben schon über, and the Lord added to the church. That is adding, that is verse 14. Amen. Mm-hmm. Then there's a place I still want us to go to here. In verse, verse 42. Apostelgeschichte 5, 42. Verset 42. He said, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. I don't know if somebody is getting it. Apostelgeschichte 5, Vers 42. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Leute würden sagen, es ist übertrieben. Et chaque jour dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. Il y a certains gens qui disent que ouais, c'est abusé. They were so one with the Holy Ghost. Sie waren so one with Jesus Christ. Sie étaient tellement un avec le Saint-Esprit, avec Jésus Christ. Es war unmöglich, sich von ihm zu trennen. C'était impossible de lui séparer. Amen. Amen. Here also he said they were beaten and they were thrown into a prison. Look at it. Verse 40. And to him they agree, and when they had called the apostle and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. They commanded them that they should not speak in the name of Jesus. Sie haben ihn geboten, nicht mehr im Namen von Jesus zu predigen. Sie haben sie geschlagen. Ils les ont battus. Ils les ont dit d'arrêter de prêcher de Jésus-Christ. You know, police have been here. Die Polizei war schon hier. La police était déjà ici. Wir wurden nicht geschlagen. Mais on n'était pas battus. On nous a pas frappés. Praise the Lord. Hallelujah. We will preach to them. Wir haben ein bisschen gepredigt. On a même prêché. Invite, we said, come and join us. They were so happy. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We also want them to be saved. Wir wollen auch, dass Polizisten wiedergeboren werden. On veut aussi que la police, que les policiers soient sauvés. At the back, rejoicing unto the Lord. Wir waren draußen, haben Musik gehört. Das war letzte Woche nach der Feier und als wir noch mal den. And not only that one, the other one also. Davor waren sie auch schon mal. Nachdem die Feier zu Ende war, waren sie da. Und haben gefragt, was los ist, und wir haben zu ihnen geprägt, ihnen eine Ministry-Karte gegeben. Sie waren plusieurs fois après notre célébration, notre fête, ils étaient ici et on a même prêché la parole de Dieu, et c'est pour cela qu'on veut aussi qu'ils soient sauvés. Oh no, that is also a witness unto them, evidence against them. Und auch das ist ein Zeugnis gegen sie, dass sie Jesus verweigert haben. Et ça aussi, c'est un témoignage contre eux qu'ils ont refusé Jésus-Christ. You know, all the time, we ought to always want to make place safe. Aber oft wollen wir auf Nummer sicher gehen, immer sehr vorsichtig sein. Et souvent, on veut toujours être dans... vorsichtig. Être un peu confortable. Oui, être un peu confortable. Amen. En sécurité. Amen. Dans la loi, au nom de tous les Hebrew boys, dans la loi, the fire to be too hot. Beispielsweise bei den drei hebräischen Jungs, dass sie nicht wollen, dass das Feuer nicht heißer gemacht wird. Aber ob das Feuer heiß ist oder weniger heiß ist, hätte sie physisch gesehen dennoch getötet. C'est comme l'exemple de l'histoire des les trois jeunes garçons dans l'Ancien Testament quand ils étaient jetés dans le feu. Même si le feu, on allait rabaisser le feu, à la fin, ils allaient mourir parce que ça va rien changer. You know, Paul and Silas in prison. Oder Paulus they were not sad. They were rejoicing. Sie waren nicht niedergeschlagen, sondern sie haben sich gefreut und Vater gedankt. Ou bien Paul et Silas quand ils étaient dans les prisons, ils n'étaient pas tristes, mais ils ont commencé à adorer le Seigneur. Sie haben nicht gesagt, Paul, wir sind jetzt schon wegen Jesus, weil wir Jesus verkündet haben, ins Gefängnis gekommen. Jetzt im Gefängnis sollen wir jetzt nicht schon wieder über Jesus reden oder geschweige denn singen, um nicht die Leute noch mehr zu provozieren. Sie haben durchgezogen, weitergesungen. Ils ont continué malgré qu'on l'a qu'ils étaient jetés dans le prison, ils ont continué à louer les seigneurs et de parler de Jésus-Christ. And they departed from the presence of the council, verse 41, rejoicing. 41. Ah, I love these people. Und sie haben sich gefreut. I don't know who these people are. Ah, daddy. Ah, you know, I'm so happy that at the end we are going to be together with these people. Am Ende werden wir mit diesen Leuten zusammen sein und ich freue mich, die Leute kennenzulernen. I want to see them. Tellement, tellement content que à la fin qu'on sera avec tous ces apôtres. Amen. Rejoicing. Avoir la joie et pas être triste. Geschlagen zu werden für Jesus, nicht niedergeschlagen waren oder traurig waren deswegen. D'être frappé, d'être battu à cause de Jésus-Christ. You know, police can everybody judge the head just like this. Hey. Polizei. Das ordinary Polizei. Come on. Are you getting it? Polizei war hier und like gemerkt, oder man merkt, dass Leute auf einmal Panik kriegen, Angst kriegen, nach ihren Autoschlüsseln suchen und ne, oder einfach nicht in Ruhe sind. We're not ready for la police arrive et chacun il est en panique et chacun en train de chercher une chemin pour fuir. Praise the Lord. Alleluia. No opportunity to preach to them. Eine Möglichkeit, zu ihnen zu predigen. Mais c'est une opportunité de prêcher, c'est that ça Jesus qu'on a fait. Und haben ihnen gesagt, Jesus ist der wahrhaftige Gott, der einzige Gott. Oui, on leur dit que Jésus-Christ est le seul Dieu, il est la vérité, le chemin. Praise the Lord. Hallelujah. They departed from them and rejoicing, and not sad. Mm-hmm. Praising God. Amen. Praising Him. Ihn zu preisen. Rejoicing that they were counted worthy to suffer shame. For his name. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Then verse 42 again. 42. And then in the temple, 42. They did not stop. Sie haben auch nicht aufgehört. Sie sind pas arrêtés. Some people say, let us stop. Einige würden sagen, okay, wir hören jetzt auf, das war's jetzt. Let us stop, because they said we should stop. Il y a certains qui allaient dire que bon, on doit arrêter de stopper de prêcher parce qu'on t'est déjà battu et ils ont trahi. Wonder why they are different from you today. Und du wunderst dich, weshalb sie anders sind als du heute. Et toi, tu t'es en train de tu supplies comment ils sont différents. Well, their handkerchief, handkerchief from there can heal people. Das heißt, das Schweißtuch dieser Leute, die Menschen geheilt hat. Même leur sueur était capable à guérir des gens. Weil diese Leute so hingebungsvoll dem Herrn gefolgt sind, ihre Geschäfte, ihre Karriere verlassen haben für den Herrn. Parce que tous ces apôtres, ils ont quitté tout, tout dans le monde pour savoir suivre Jésus-Christ. Look at it from verse 14, from verse 14 again. 14, he says, 40. Of the same chapter. Mm-hmm. And believers were the more added to the Lord. Multitude, both of men and of women. In so much that they brought forth the sick into the street and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. You see, there came also a multitude out of the city, round about unto Jerusalem, bringing the sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see? You asked the question the other day. You asked one question. Amen. Truthful. Tu avais posé une question. You should answer your question. This should give you the answer. Amen. Ça, c'est la réponse de ta question. No one could separate Christ from them. Niemand konnte Christus von ihnen trennen. Personne n'était capable de le séparer de Jésus-Christ. Auch nicht die Regierung. Même pas le gouvernement. And daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Praise the Lord. Und sie hörten nicht auf in 42 jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lernen. Ils ont pas arrêté d'aller au temple et de prêcher, enseigner et annoncer les Messie Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And Hebrews 6 talk about his purpose also. Und Hebräer 6 geht es auch um seinen Zweck. Hebräer 6. Et dans Hebrews 6 17 bis 19. Hebrews 6 17 jusqu'à 19. He said his purpose for you. Sein Zweck für dich. Son but pour toi. Never change. Ändert sich niemals. Ça change jamais. It is impossible for him to lie. Denn es ist unmöglich für Gott zu lügen. Parce que c'est impossible pour Dieu de mentir. His promises are his purpose for you. Seine Versprechen sind sein Zweck für dich. Son promesse pour toi, c'est son but. Amen. Amen. That's Hebrews 6 from 9 to 17. Amen. The Lord swear by himself. His words. He swear, What he did with Abraham, he did it. He's doing it with you today. Das, was er für Abraham getan hat, das tut er in dir immer noch. Ce qu'il a fait pour Abraham, c'est ça qu'il fait aussi en toi. Pour toi. Hebräer 6, 9 bis 17. Hebrews 6, 17 to 19. Then Hebrews 6 again. 9 to 17. Okay. Amen. 9 bis 17 und 17 bis 19. Verse 13 said that the Lord swear by himself. Let us look at a little bit there before we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hebrews 6. Lisez comme devoir Hébreux chapitre 6. He said, for when God made promises to promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swear by himself. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem größeren schwören könnte, bei sich selbst. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serme par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. So also his promises to you, he swear by himself. Genau sind auch seine Versprechen. Abraham is not different. He's no respecter of persons. Schwört er auf sich selbst, weil Gott bevorzugt keine Menschen. Et c'est la même chose avec sa promesse pour toi, qu'il jure par lui-même et. Go to put something here. Go to Romans 4, so that you can get it clear. Romans 4. Praise the Lord. Romains 4. From verse 20. Romains 4:20. He said, Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. talking to you also. Amen. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi et reconnaissant la grandeur de Dieu. The more time is going, the more. Umso mehr Zeit vergeht, umso mehr verherrlichen wir ihn allein. Le plus que le temps passe, que le plus que on adore le Seigneur. The more it sounds nothing is working, the more you glorify him. Umso unmöglicher es scheint, umso mehr verherrlichst du ihn. Le plus que ça semble que c'est impossible, le plus qu'on adore le Seigneur. He said, I'm being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. And therefore it was imputed to him for righteousness. Verse 23. Now, it was not written for his sake alone, for Abraham alone, that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe like Abraham. Wie Abraham geglaubt hat. Si on a la foi comme Abraham. If you believe the same. Wir genauso glauben. Si on croit à la même façon. Amen. Amen. If you believe on him that raised Jesus Christ from the dead. Wenn wir an den glauben, der Jesus Christ von den Toten auferweckt hat. Si on croit en lui qui a ressuscité Jésus de la mort. Amen. Amen. Amen. And so you know the promises of Abraham is also for you. Die Versprechungen von Abraham gehen auch für uns. La promesse de Abraham, c'est ça concerne aussi. You know Jesus in John 17, when he was praying for them, he said, I did not, I'm not praying for you all alone. I'm praying for all my family. All those that will come after you. In Johannes, that's the 17, book of John 17. 17, Jesus für seine Jünger gebetet hat, hat er ganz klar gesagt, ich bete nicht nur für euch, sondern auch für alle, die noch nach euch kommen werden. Dans Jean 17, Jésus, quand il a prié pour ses disciples, il a dit à les disciples qu'il prie pas seulement pour eux, mais pour tous les autres membres des familles qui vont encore venir dans la future. Praise the Lord. Hallelujah. Back to Hebrews 6, please. Hebräer 6. Then verse 14 now. It says, say, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. And so after he has patiently endured, he obtained the promise. And praise the Lord. Hallelujah. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Wherein God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, purpose, confirm it by his oath. 17. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maßen beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbirgt. Verset 17. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Verset 18. Il said that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of. Upon the hope set before us. Verse 19. Which hope we have an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entered into that within the veil. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't be afraid of anything. Hab vor nichts Angst. Amen. Ne pas avoir peur de quelque chose. We will continue from here. We will continue from this of that of the Holy Spirit here on Wednesday. Amen. Amen. I want us to finish it because there are a lot of things the Holy Spirit still wants us to understand here. Amen. Mittwoch geht es weiter. Weil es gibt viele Dinge, die der Herr hier uns erklären möchte, auch besonders den, die, weshalb wir in fremden Zungen beten sollen. Amen. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut qu'on comprenne et ça s'agit aussi de parler en langue. Amen. Les bénéfices de parler. The benefit. He said, my soul, rejoice in the Lord, forget not his benefit. That's Psalm 103, verse 2. Amen. In Psalm 103, Vers 2 steht, dass meine Seele sich am Herrn erfreuen soll und die Vorzüge des Herrn nicht vergessen soll. 103, was? 103. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Psalm 103. 103, Vers 2. Psalm 103, verset 2. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucune de ses bienfaits. You see it? Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. You have to know his benefits. Wir müssen sein gutes Tun kennen. Und wir connaître ses bienfaits. The benefit of salvation. Die Wohltat is a gift. Der Errettung ist ein Geschenk. Amen. Amen. Le bénéfice de la salut. The benefit, there's a benefit of the baptism of the Holy Spirit. Es gibt auch eine Wohltat der Taufe des Heiligen Geistes. Il Amen. A le bénéfice du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah.